Kundgabe 6174. Empfangen durch Bertha Dudder am 24.01.1955. Unglaube an das Ende. Die Menschen wollen nicht glauben, dass sie so nahe vor dem Ende stehen. Sie wollen es nicht glauben, dass sich Dinge ereignen werden, die sie für unmöglich halten, dass eine ganz neue Ära beginnt. Eine Zeit, wo völlig andere Verhältnisse sein werden unter den Menschen. Eine Zeit, da Frieden ist und Harmonie und nichts mehr gemahnet an den Kampf auf Erden, der dieser neuen Zeit vorangeht. Es ist auch schwer für die Menschen zu glauben an eine totale Umgestaltung der Erdoberfläche, an einen sogenannten Untergang, weil sie noch mitten im Leben stehen und so fernab vom Geistigen, dass ihnen die Zusammenhänge nicht klar gemacht werden können. Sie wissen nicht, dass eine Änderung, eine Wende notwendig geworden ist und dass sie selbst den Anlass dazu geben, eben durch ihre Glaubenslosigkeit, durch ihren völlig entgeistigten Zustand. Die irdische Welt allein bewegt ihr Denken, und diese irdische Welt halten sie für unzerstörbar. Und doch werden sie es erleben. Es werden sich Umwälzungen vollziehen, irdisch und geistig. Das heißt, jede irdische Zerstörung hat auf das Geistige Einfluss, das gleichfalls eine Veränderung seines Aufenthaltes erfährt. Die Menschen werden erleben, was sie nicht glauben wollen. Aber der Glaube daran würde sie veranlassen, sich selbst zu wandeln, so dass sie das, was sie erleben werden, nicht zu fürchten brauchen, weil es nicht zu ihrem Schaden wäre, während die glaubenslosen Menschen ganz empfindlich betroffen werden, ohne sich wehren zu können. Und immer näher kommt das Ende. Die Zeichen mehren sich, und jeder könnte ihrer achten. Die Not wird immer größer werden. Die Menschen werden aufgeschreckt werden aus ihrer Ruhe. Eines jeden Menschen Denken wird erschüttert werden durch Ereignisse aller Art. Die Natur wird sich äußern als Warnung für die Gleichgültigen. Das Schicksal wird sich oft als grausam erweisen, doch niemals ohne Grund. Alles soll nur dazu dienen, die Menschen aus ihrem gleichgültigen Zustand aufzustören, ihre Gedanken hinzuwenden auf das Bevorstehende, von dem sie wohl Kenntnis haben, nur nicht daran glauben. Und es wird ihnen allen geholfen werden, den Glauben an ein Ende zu gewinnen. Doch kein Mensch wird so offensichtliche Beweise erhalten, dass er gezwungen ist, die Ankündigungen des Endes für wahr zu halten. Jeder wird es glauben können, der die geistige Entwicklung der Menschen verfolgt. Jeder, der die Geschehen nicht nur irdisch materiell betrachtet, sondern mit dem Geisteszustand der Menschen in Verbindung bringt. Jeder, der überhaupt an einen Gott glaubt, der das Schicksal der Menschen lenkt. Diesen wird eher ein Ende wahrscheinlich sein, als ein Fortgang in gleicher Bahn, der nimmermehr zu gutem Abschluss führen kann. Ein Ende wird kommen, und wohl dem, der damit rechnet und sich vorbereitet, sein Leibesleben vorzeitig zu verlieren. Denn dieser wird mehr gewinnen, als ihm genommen wird, und er wird nicht verloren gehen. Amen.